Die Vereinigten Staaten seien ein kritischer Freund Frankreichs und er betrachte Nicolas Sarkozy persönlich als Freund. So oder so ähnlich hat sich der amerikanische Präsident wohl auch Kanzlerin Angela Merkel gegenüber geäußert. Let's get business done, die anstehende Arbeit muss erledigt werden, ohne Umschweife und protokollarische Schnörkel. Barack Obama hat anders als sein Vorgänger George Bush kein Problem mit Europa, vor allem nicht mit dem Alten, aber gleichzeitig ist Europa auch nicht unbedingt die Lösung seiner Probleme. Das hat Obama erkannt. Bei seiner letzten Reise zum Finanz- und NATO-Gipfel war er noch hauptsächlich als Zuhörer gekommen. Jetzt führt er das Zepter des Handelns mit eleganter Hand und nimmt dabei nicht immer unbedingt Rücksicht auf etwaige Empfindlichkeiten oder Vorbehalte der Europäer. Die kennen vor allem ein Problem: sie sprechen längst oder immer noch nicht mit einer Stimme. Immer dann, wenn ihnen das gelingt, etwa als Angela Merkel und Nicolas Sarkozy beim G20-Gipfel gemeinsam die Verstärkung der Kontrollmechanismen für die Finanzmärkte einforderten, agieren sie erfolgreich und werden auf internationaler Bühne wahrgenommen. Auch mit der Ratifizierung des vielbeschworenen Lissabonner Vertrages, wenn sie denn kommt, wird sich am Grundübel nichts Gravierendes ändern. Kein Wunder, wenn der von der schlimmsten Wirtschaftskrise geplagte und den unzähligen Weltkonflikten als Resultat der Aggression und Lethargie der Bush-Ära eingeholte Obama jetzt eigene Akzente setzt, indem er etwa der islamischen Welt die Hand offen zum Dialog entgegenstreckt. Nie hat einer seiner Amtsvorgänger sich so klar für eine Zwei-Staaten-Lösung in Nahost und vor allem für einen Siedlungsstopp in den von Israel besetzten Gebieten ausgesprochen. Die aus israelischer Sicht womöglich schockierende Botschaft federt er durch ergriffene Anteilnahme, durch die Verurteilung von Negationismus und Erinnerung an den Holocaust im ehemaligen Konzentrationslager Buchenwald ab. Nach 60 Jahren der Konfrontation in Nahost sucht Obama den Weg nach vorn, trifft verbal den richtigen Ton und kann natürlich dabei auf die Unterstützung der Europäer zählen, wenn auch nicht bezüglich eines Türkei-Beitritts zur EU. Darauf zielten wohl Obamas Worte von der kritischen Freundschaft. Unter Freunden darf man sich auch die Meinung sagen. Dazu gehört, den wichtigen strategischen und NATO-Partner Türkei lieber als Vollmitglied in der EU, denn in einer privilegierten Partnerschaft zu sehen und auch zu beteuern, muslimischen Frauen müsste die Freiheit ihrer Kleidung eingeräumt werden. Wie? Das ist im Falle des Türkei-Beitritts Sache der EU und bei der Religionsfreiheit die eines jeden Landes. Diese Themen kamen Nicolas Sarkozy am Vorabend der Europawahl nicht sehr gelegen. Er und seine Partei ÜMP treten nämlich gegen eine Vollmitgliedschaft der Türkei an, die wenn überhaupt sowieso erst in 10 oder 20 Jahren ernsthaft zur Debatte stünde. Das Thema Schleier indes öffnet in Frankreich alte Wunden. Sarkozy stellte klar, dass im laizistischen Frankreich in Institutionen der Republik überhaupt keine religiösen Symbole getragen werden dürfen. Im Grunde also kein Widerspruch zu Obama, der für Offenheit und Toleranz eintritt, gerade und vor allem gegenüber der islamischen Welt, deren Beitrag er zur Lösung des Nahostkonfliktes nachdrücklich einforderte. In anderen wichtigen Fragen, Nordkorea, Iran, sprich der Nichtverbreitung und Schaffung neuer Atomwaffen, gibt es im Ziel Übereinstimmung. Die Wege über Sinn und Zweck des Nuklearen auch im zivilen Bereich mögen unterschiedlich sein. Ohne utopistisch zu wirken, erneuerte Obama sein Ziel einer radikalen Verringerung der Atomwaffenarsenale. Nähme er aber damit nicht der Grande Nation eines ihrer letzten Privilegien? Auffallend war, dass Nicolas Sarkozy zu diesem Punkt keine Stellung nahm, aber das könnte auch an der Zeit gelegen haben. Da hätte sich Frankreichs Präsident sicher mehr vom amerikanischen Amtskollegen gewünscht. Ohnehin hatte der ihn mit dem Terminwunsch 6. Juni, also den Jahrestag der Landung der Alliierten an den Stränden der Normandie vor 65 Jahren, in die diplomatische Bredouille gebracht. Wegen Obama und nicht etwa wegen Sarkozy oder D-Day wurden Begehrlichkeiten wach, wurde die Gästeliste immer länger und war die Queen vergrätzt worden. Sie, die selbst den Krieg als Sanitäterin durchlebte, fehlte. Prinz Charles war allerdings ein würdiger Vertreter und die Gedenkfeier eine gelungene Erinnerung auch für die Jugend der Welt. Denn wie sagte gestern schon Elie Wiesel im Buchenwald, die Welt hat ihre Lektion nicht gelernt. Aber der Friedensnobelpreisträger meinte weiter, die Zeit ist gekommen, wir wollen nicht mehr auf Friedhöfe gehen. Es gibt genug Waisen, es gibt genug Opfer. Woraufhin Obama gelobte, wir müssen wachsam sein, dass sich so etwas nie wiederholt. Obama scheint nicht nur wachsam, sondern auch bereit zu handeln. Das hat er auf dieser Reise unterstrichen. Jetzt müssen den Worten konkrete Aktionen folgen und die Europäer Amerikas Präsidenten dabei tatkräftig unterstützen.